Pas deux im Zwiebelmond. Mond, riesenrunde Zwiebel auf dem Meer. Macht stehen, macht schweigen, macht sehnen, macht träumen, macht schwer. Mond, lautlos tanzen zwei, ein Pas de deux. In Schwebe, in Schwalbe, in Abend, in Himmel, in See. Schau, wie sie sich suchen, wie sie sich finden und fliehen. Silhouetten im Zwiebelmond, Kreise tanzen her, tanzen hin. Mond, deine Zwiebelsäfte halt zurück. Dass Tränen nicht fallen, dass Blicke nicht lallen vor Glück. Bis dann eine Wolke auf ihrer Himmelstour verhüllte die Zwiebelmondscheibe 3 Sekunden nur. Mond, nimmer wirst du wissen, was geschah. Denn als ich die Wolke verzog, waren die zwei nicht mehr da.